Hast du nicht aufgepasst? Ich bin erst eben gekommen. Jan, der Einladung stand schon drin, dass Katten moderiert. Ja, also eigentlich sollte die Red Hat moderieren, aber die hat mich dann gestern gefragt, ob ich das heute übernehmen kann. Und ich mache dann morgen auch. Also, willkommen erstmal zum Grillen hier in Mumble. Ihr habt sicherlich schon das Pad gelesen, wie es funktionieren soll. Die Kandidaten haben jeweils erstmal 1 Minute Zeit, sich kurz vorzustellen. Und dann können Fragen gestellt werden, und zwar jeweils direkt an einen Kandidaten. Also keine Fragen, die jetzt an die gesamte Runde gestellt werden, sondern immer direkte Fragen. Die Fragen kommen direkt von den Fragestellern, also nicht irgendwie durch mich oder anonym gestellt, sondern wer eine Frage stellen will, muss die halt direkt stellen. Sollten es wirklich noch viele Leute werden, dass es dann mehrere Leute gleichzeitig eine Frage stellen wollen, könnte sich dann die Redeliste eingetragen werden. Jetzt ist so ein kleiner Kreis vielleicht nicht unbedingt notwendig. Aber wer es machen möchte, das Pad wurde schon links gepostet. Gut, hat irgendjemand was dagegen, wenn wir in der Reihenfolge vorgehen mit der Vorstellung, wie sie im Pad jetzt eingetragen ist, also wie die Leute sich eingetragen haben? Ist okay. Passt immer zu. Okay, dann ist der Altstadtpirat als erstes dran und kann sich kurz vorstellen. Ja, mein Name ist Sebas Hame. Ich bin Offizier und Afghanistan-Veteran. Und das, was mich in den Einsätzen, was ich da erlebt habe, hat mich so bewegt, dass ich gesagt habe, ich muss mich engagieren, um was zu verändern. Und deswegen bringe ich mich ein in den Bereichen Außenpolitik, Sicherheitspolitik, Entwicklungspolitik und Verteidigungspolitik und habe auch die Untergruppe Verteidigungspolitik mitgegründet und bin da aktiv. Und warum bewerbe ich mich für den Bundestag? Weil das halt zum einen der Bundestag das Plenum ist, was darüber beschließt, beziehungsweise in dem Verteidigungsausschuss oder in den Fachausschüssen darüber dann beraten wird. Danke. Dann ist jetzt die Karo dran. Was, echt schon? Moment. Gut, also. Ich bin Caro, Caroline Mann-Gauseweg, eigentlich 30 Jahre alt, Sicherheitsingenieur bei Bombardier und ja, verheiratet. Ich bin seit diesem Jahr Mitglied des Landesvorstands in Sachsen und bin gewissermaßen nebenher und schon deutlich länger Koordinator der AG Bauen und Verkehr. Das ist dann auch so ziemlich meine bisherige inhaltliche Festlegung. Ich habe die AG jetzt ein reichliches Jahr betreut und wir haben in der Zeit ein Bundestagswahlprogramm und auch ein Grundsatzprogramm aufgestellt. Das Bundestagswahlprogramm ist im letzten Bundesparteitag auch endlich dann abgestimmt und verabschiedet worden, worauf ich offen gestanden ziemlich stolz bin. Ja, ich möchte in den Bundestag, weil ich sehr gerne Politik mache, weil ich Spaß dran habe und weil es natürlich so eine gewisse Vollendung einer Bahn ist. Außerdem habe ich natürlich, wie schon gesagt, Bundesprogramm geschrieben und das zu begleiten und das in irgendeiner Art und Weise umzusetzen, wäre natürlich schon ziemlich cool. Danke. Und als nächstes der Martin. Schönen guten Abend. Martin aus Martin, du bist nicht mehr zu hören. Ja, man versteht dich nicht. Okay, Leute, ich weiß, dass hier Hört ihr mich Mal ganz jetzt? kurz konnte man dich hören. Ah, dann das wieder weg. Nochmal? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, jetzt funktioniert's. Okay, vielleicht geht das nur, wenn ich den Kopfhörer. Ich hatte eben den Lautsprecher an, vielleicht geht es nur mit Kopfhörer. Okay, also Martin aus Dresden, in Ostberlin aufgewachsen, in Sebnitz geboren. Das heißt, meine Verankerung ist eine in unserer schönen Stadt Dresden, vor allen Dingen auf der nördlichen Elbseite, aber darüber hinaus eigentlich bundesweit, weil Jetzt bist du wieder Second weg. Martin. Okay, ich dachte, Martin, es ist gerade raus. Hallo Georg, kannst du uns hören? Hörst du mich? Ja, du bist auch sehr leise. Ich will mal sehen. So, besser? Ein bisschen, ja. Martin, bist du wieder da? Ja, ich bin da. Ich weiß nicht, ob ihr mich hört. Sehr verzerrt. Leute, vielleicht wird das besser. Ich bin hier in Berlin auf einem Weg, ein bisschen dünn. Weiß nicht, ob das groß Sinn macht, wenn ich jetzt hier rede. Hat man das gehört? Ja. Ich höre euch auch nur sehr abgerissen. Und ich muss euch sagen, mir geht es ziemlich. Ich habe überlegt, ob ich überhaupt komme. Aber wenn das jetzt auch noch mit der Technik schwierig ist, höre ich vielleicht ein bisschen zu und verpfeife mich dann. Also ich bin gerade in einer Extremsituation und dachte, ich stelle mal unter Beweis, dass ich auch in Extremsituationen noch Politik machen kann. Aber wenn das mit der Verbindung hier nicht hinhaut, dann soll es heute nicht sein. Ja, vielleicht kannst du es ja morgen nochmal probieren, wenn du möchtest. Da ist ja auch nochmal Grillen von 20 bis 22 Uhr. Ja, und in Chemnitz ist ja morgen, ne? Am Samstag, ne? Okay, dann machen wir erstmal weiter mit dem Frank und danach dann noch der Georg. Also eine kurze Vorstellung. Frank, bist du da? Georg oder ich? Erstmal du und dann Georg, weil Georg noch später gekommen ist. Okay, also mein Name ist Frank Uhmann. Hallo nochmal. Ich bin 42 Jahre alt, komme aus Krefeld, das westlich vom Ruhrgebiet. Mitte der 20er Jahre, also meiner 20er Jahre, bin ich nach Leipzig gekommen, mit vielen Ideen und nichts in der Tasche und habe dort mein Unternehmen aufgebaut. Habe seitdem hunderte Wohnungen gebaut, viele Höhen und Tiefen erlebt, war zwischendurch fast pleite, aber inzwischen sehr zufrieden. Seit ein paar Jahren produziere ich noch Solarstrom in Bayern und seit über 40 Semestern studiere ich Wirtschaftswissenschaften. Das ist auch mein Schwerpunkt und Pirat bin ich seit Offenbach, seit dem BGE. Das ist auch mein Herzensthema, wie eben insgesamt Wirtschafts- und Sozialpolitik. Zur Wirtschaftspolitik zählt auch Energiepolitik. Ich bin von der Notwendigkeit der Energiewende, einer Energiewende, absolut überzeugt. Und ja, was die Themen betrifft, da könnt ihr mich dann gleich löchern. Und jetzt der Georg. Georg, du bist sehr, sehr leise. Verstehst du mich jetzt? Ja, immer noch leise, aber auch tätig. Wer ist denn dran? Du. Ach so. Also eine kurze Vorstellung, ungefähr eine Minute. Ja, ich bin Georg Hin und ich bin ein bisschen spät reingekommen. Du kannst mich später nochmal anfragen. Okay, ja. Gut, dann machen wir jetzt mit den Fragen weiter. Wie am Anfang schon gesagt, Fragen gehen nur direkt an einen Kandidaten, also nicht an die gesamte Runde. Und wer eine Frage stellen will, macht das einfach. Beziehungsweise wenn viele Leute auf einmal in die Redeliste im Pad eintragen. Keiner hat eine Frage? Gut, dann fange ich mal an mit dem Altstadtpirat. Und zwar ist meine Frage, was sind deine Lieblingspositionen aus dem Programm der Piraten? Also meine absoluten Lieblingspositionen sind zum einen in der Präambel, aber auch in dem Bereich Außenpolitik, dass wir da beschlossen haben, dass wir zum Wohl aller Menschen eintreten. Und das ist ein ganz, ganz zentraler Bestandteil, mit dem ich mich auf jeden Fall identifizieren kann, weil man davon sozusagen sehr, sehr viel ableiten kann im Bereich, wie ich mit anderen Gesellschaften um, wie strukturiere ich Wirtschaftsbeziehungen, wie kann ich Entwicklung oder Zusammenarbeit mit anderen leisten. Und letztendlich kann man das ja auch aufs Innere spielen, wenn ich einen äußeren Frieden habe. Mit anderen Gesellschaften kann ich das auch im Inneren und deswegen finde ich auch, was Frank schon angesprochen hat, das BGE ist eine sehr, sehr spannende Position und die beiden Dinge finde ich am schönsten, aber generell kann ich mich eigentlich mit dem kompletten Programm fast durchgängig identifizieren, deswegen bin ich auch Pirat und nicht in der FDP oder in der CDU oder so. Hallo Hoelo, hast du denn gleich eine Frage mitgebracht? Bisschen wenig, bisschen sehr schweigsam bisher gewesen. Okay. Gut, dann frage ich mal die Caro, was wären deine zentralen Themen im Bundestag? Ja, zuallererst natürlich mal mit Verkehr. Also jedwede Arbeit, sei das jetzt ein Ausschuss oder in irgendeiner Art und Weise begleitend, die in Richtung Verkehrspolitik geht oder auch in Richtung Bau, Stadtentwicklung, Regionalplanung etc., ist natürlich mein Steckenpferd. Ich habe mich damit eine ganze Weile beschäftigt, nicht nur in der Partei, sondern auch im Studium. Und im Beruf, und an der Stelle möchte ich behaupten, dass ich da schon ziemlich aussagefähig bin. Es gibt auch noch ein paar andere Bereiche, die mich jeweils, also wenn man es mal gemessen an den Ausschüssen betrachtet, in Teilen interessieren. So zum Beispiel gibt es das große Thema Technikfolgenabschätzung. Das ist was in mein Fachgebiet, also Sicherheitsforschung etc., in Teilen mit reinreicht. Das ist was ich hochinteressant finde. Dann auch der Bereich Außen- und Sicherheitspolitik, auch wenn ich da weniger bewandert bin als in den anderen Bereichen. Ja, das sind, glaube ich, so die Steckenpferde, die ich mir so wünschen würde. Und natürlich, was ich besonders toll fände, Ausschuss, Geschäftsordnung, Immunitätenfragen, also vor allem das Thema Geschäftsordnung, das ist so ein bisschen so ein, ich nenne es mal ein besonderes Hobby von mir. Danke. Sind jetzt jemand anderem frei eingefallen? Georg, möchtest du jetzt deine Vorstellung machen? Okay. Wie gesagt, ich komme aus Leipzig und ich war lange Zeit Buchhändler gewesen, bin jetzt Verleger seit ein paar Jahren und habe als mein Hauptthema auch das Urheberrecht, deshalb. Daneben interessiert mich die Transparenzsatzung. Biografisch habe ich immer kulturelle Themen gehabt, habe Festivals organisiert und auch eines der allerersten Open Air Free Festivals, Rock Open Air in Deutschland gemacht, das bis heute existiert, sozusagen als Dienstältestes. Und dann hatte ich ein Fabrikprojekt gehabt, mit ein paar Leuten zusammen, wo auch noch heute existiert, ist eine Galerie. Und oben leben 15 Leute noch als WG zusammen. Und so in der Art habe ich mich immer engagiert. In der Buchladenzeit war mir ein besonderes Anliegen, verschiedene Initiativen zusammenzubringen. Also zum Beispiel Amnesty International und Dritte Weltgruppe und die Frauengruppe, denen ich ja auch zum ersten Mal eine Möglichkeit gegeben habe, sich zu treffen. Daraus ist dann ein Café entstanden, später ein Frauenhaus. Also da war ich immer querbeet in verschiedenen Dingen engagiert, die einen sozialen oder kulturellen Hintergrund hatten. Und in Leipzig dann diesen Verlag gemacht, wo dann auch solche Themen verlegt werden. Jetzt habe ich gerade den ersten Vertrag, nachdem ich schon lange, schon einige Monate in der Urheberrechtsgruppe war, habe ich den ersten Schritt gewagt und den sogenannten partizipiellen Autorenvertrag entwickelt, der dem Verlag keine Vorrechte mehr einräumt, kein Monopol über den Autor oder den Text, sondern den auf gleicher Augenhöhe behandelt. Das heißt, der Autor kann nach jeder Auflage kündigen und woanders hingehen. Er kann aber auch jederzeit das Buch bei einem anderen Verleger unterbringen. Sodass, das ist eigentlich mein Ansinnen dabei, dass ein Text gleichzeitig bei verschiedensten Verlagen veröffentlicht werden kann. Und bringt einmal dem Autoren was, aber die einzelnen Verlage sehe ich gar nicht als Mitbewerber an, sondern das ist ja ein Synergieeffekt, weil zum Beispiel ein größerer Verlag kann den Text von uns aufgreifen, der macht eine Bombenwerbung, die wir nie geschafft hätten, dadurch wird das Publikum aufmerksam und sagt sich, naja, warum sollen wir nicht die Originalausgabe bei Araki kaufen? Und ja, und so weiter. Außerdem bin ich auch dagegen, dass Autoren, wenn ein Buch nicht so gut läuft, die werden bei den großen Verlagen nach einem Vierteljahr rausgeschmissen und kommen bei uns nicht vor. Also wir haben Bücher noch vom ersten Tag im Regal und also beim Auslieferer und die Autoren werden gepflegt, wir befreunden uns auch oft. Und das wird also schon lange bevor es die Piraten gab, haben wir da eine ganz andere Politik im Verlag gefahren. Okay. Danke. So, wer hat denn jetzt Fragen? Dann frage ich mal den Frank. In welchen politischen Themen er sich besonders gut auskennt? Also im Wesentlichen, ich studiere das ja auch schon eine ganze Zeit lang, Wirtschafts- und Sozialpolitik. Ich bezeichne auch Energiepolitik als Wirtschaftspolitik. Natürlich hat das auch was mit Technik zu tun. Also könnte man auch unter Technikfolgenabschätzung sehen. Aber am Ende ist es entscheidend, dass Energie sowohl sauber als auch haltbar ist. Da habe ich sag mal so, meine Visionen, was die Energie betrifft. Ich stelle mir da durchaus ein europaweites Netz vor, was dezentrale Versorgung übrigens nicht ausschließt, sondern das Ganze ergänzt. Das BGE ist mein Herzensthema. Das gehört natürlich auch zum Bereich Wirtschafts- und Sozialpolitik. Bei den Sozialpiraten gibt es ja auch Überlegungen über die Finanzierung, über die Höhe und an sich über die Umsetzung. Da wäre ich natürlich, wenn ich die Möglichkeit hätte, im Bundestag unheimlich gerne dabei, in einer Enquete-Kommission oder auch im Vorfeld darüber, dass wir den wissenschaftlichen Dienst nutzen können, Professoren an den Tisch bekommen und da nochmal richtig tief einsteigen, denn das ist eigentlich, gebe ich zu, mein Kernthema, mein Herzensanliegen. Und Georg, neben dem, was du schon gesagt hast, was sind deine zentralen Themen oder deine Herzensangelegenheiten, wie Frank es gerade sagte? Ja, das vermischt sich jetzt natürlich auch mit dem Lokalen, hier der ÖPNV, den wir in Leipzig fahrscheinlos gestalten wollen. Und so als Fernziel ging es dann weiter, auch Tourflatrate zu machen, die durch ganz neue Querfinanzierungen gemacht wird. Entflechtung der Kommunalbetriebe, das geht dann auch weiter natürlich in Berlin mit großen Betrieben, dass man sieht, wo gibt es Monopole, wie kann man entflechten, kann man die bundeseigenen Eigentümer entflechten oder also das ist ein Thema. Und Dann die Transparenzsatzung, die wir ja in Leipzig entwickelt haben und parallel zu Hamburg, muss ich dazu sagen, und für das Thema Transparenz einzutreten. Danke. Es sind ja jetzt noch ein paar Leute beigetreten und wieder ausgetreten aus dem Mumble. Hat denn noch jemand anders Fragen? Ich bin ja nicht der große Fragensteller. Dürfen wir uns auch gegenseitig befragen? Klar, ehe wir gar keine Fragen haben. Also ich will mich da um Gottes Willen nicht vordrängen. Mir ist auch niemanden irgendwie angehen oder sowas. Also wie gesagt, wenn Fragen vom Publikum sind, dann würde ich denen natürlich den Vortritt lassen. Ich frage deswegen nochmal, aber ansonsten würde ich irgendjemand anderen was fragen und umgekehrt. Ja, frei raus, würde ich sagen. Sebastian, ich habe, was mir wirklich unter den Nägeln brennt, die ganz große Frage Krieg und Frieden. Das ist ja auch dein Spezialgebiet. Ich meine mich zu erinnern, bei unserer letzten Runde hast du Kriegseinsätze oder Einsätze der Bundeswehr außerhalb Deutschlands kategorisch abgelehnt. Und da würde ich nochmal nachbohren wollen, ob du das wirklich so siehst oder ob es nicht doch vielleicht Gründe gäbe, Stichwort Völkermord, wo du sagst, naja, da müssen wir eingreifen. Also ich sehe das absolut so und ich möchte es auch begründen. Zum einen ist es so, dass man dass Gewalt durch Gewalt nicht besser wird und man kann Menschen leben und Tod und Leid nicht miteinander aufwiegen. Ich kann also nicht sagen, dass durch die Bombardierung und den eintretenden, in Anführungsstrichen, Kollateralschaden bei der Zivilbevölkerung sterben 10.000 Menschen, um hypothetisch vielleicht 10.000 Menschen zu retten. Das heißt, das ist einfach nicht möglich. Zum anderen hat sich herausgestellt, dass man eigentlich in den letzten Jahren, zum Beispiel gibt es sehr viele Beispiele auch für gescheiterte Interventionen, weil letztendlich die Menschen vor Ort immer die besseren Lösungen haben. Und das ist ja unser Piratenprinzip, dass wir sagen, wir haben die Fragen, ihr habt die Antworten. Und die Menschen vor Ort haben die Probleme und müssen aber auch selber damit leben und diese Probleme lösen. Das Einzige, was man machen kann, statt sozusagen Gewalt anzuwenden oder andere auszubilden, Gewalt anzuwenden, ist, dass man ihnen Instrumente anbietet, wie sie mit diesen Konflikten umgehen können. Und wir haben jetzt auf dem verteidigungspolitischen Plenum stellen wir ein Konzept vor, was mir auf der Rückfahrt vom BPT eingefallen ist oder beziehungsweise die Idee kopiert und angewendet auf die Bundeswehr, dass man einen Paradigmenwechsel macht und sagt, die Bundeswehr als jeder Gewaltlosigkeit. Das war paradox, ist es aber gar nicht. Und also es gibt durchaus Konzepte, wie man das erreichen kann, dass man anderen hilft, aber dennoch sozusagen sich nicht moralisch in diesen Zyklus der Gewalt aussetzt. Beides vereinbar, also man kann anderen helfen. Darf ich da mal einhaken? Ja. Du hattest das jetzt schon mehrfach erwähnt und hattest auch an sich jetzt so zumindest aus dem Stegreif heraus ganz gute Gründe dafür angeführt. Die haben halt, finde ich, ihre Grenzen. Also, wenn ich jetzt an Einsätze denke, wie Kosovo zum Beispiel, was so ein Klassiker ist für Einsätze ohne Mandate oder ähnliches, sind die aus deiner Sicht ungerechtfertigt? Oder wäre jetzt ein Eingreifen in Syrien ungerechtfertigt? Sind die in der Lage, das alleine zu regeln? Und wenn ja, wie? Die Sache ist die, entstehen Konflikte. Konflikte entstehen aus einer sozialen, meistens aus sozialen Ursachen, kann aber auch andere haben. Und letztendlich. Das war nicht meine Frage. Ich weiß, ich komme da drauf. Und letztendlich ist die Gewaltausbruch an sich, wie zum Beispiel im Kosovo, nur das Ende von einer langen Kette von Problemen, die sich immer mehr aufhäufen. Also entsteht sowas nicht über Nacht. Das Problem ist nur, dass wir in unserer Wahrnehmung zum einen medial, weil leider Bad News Good News sind, zum einen aber auch politisch. Die Politiker regieren immer erst dann, wenn es zu spät ist und wenn sie nicht mehr anders können, weil sonst das halt vorteilhaft ist, keine Position zu beziehen und beliebig zu bleiben. Reagieren wir dann immer erst, wenn sozusagen der schon überkocht. Das heißt, dieser Aspekt der Krisenprävention wird völlig vernachlässigt und dann sozusagen wird es unzulässig verengt, der Einsatz von Militär und Gewalt als einziger Lösungsansatz. Und da ist sozusagen schon ein Problem. Und wenn du natürlich einmal eine Gewaltspirale hast, dann ist es sehr, sehr schwer, da wieder rauszukommen. Aber letztendlich wird es trotzdem am Ende auch in Afghanistan oder in Syrien, wird es zu einer Art Dialog kommen müssen, weil irgendwie müssen die Menschen miteinander leben. Denn umbringen können sie sich nicht alles. Und siehst du ja auch in Afghanistan gibt es den Hohen Friedensrat, da gab es Gespräche. Also ich denke, das ist auf jeden Fall, also der Militäreinsatz ist einfach an der falschen Stelle zu spät und meistens dann auch wieder Hand im Porzellanladen, sodass es da bessere Dinge gibt. Ich sehe das offen gestanden deutlich unterschiedlich von dir. Hintergrund ist der eine, wenn ich jetzt hergehen möchte und als Staat schon, oder ich als Vertreter eines Staates schon von Anfang an sehe, in irgendeinem anderen Staat läuft irgendetwas massiv falsch und das gipfelt schlimmstenfalls in so Sachen wie Genozid in Ruanda oder Bürgerkrieg in Jugoslawien. Welche Handhabe habe ich dort einzugreifen, hinzugehen und zu sagen, hier, ihr habt doch einen Schuss, verhaltet euch bitte anders. Das ist ein Eingriff in die Souveränität eines Staates. Jeder Staat wird den Vogel zeigen, wenn du daherkommst und sagst hier, bei euch läuft das nicht richtig. Und jeder Staat hat recht damit. Auch Syrien hättest du schlechterdings hingehen können, sagen können, hier, lieber Assad, bitte mach das doch mal anders. Du greifst damit in Souveränität von Staaten ein. So einfach geht das nicht. Also das ist ein schönes Konzept, eine Prävention. Das stößt aber an Grenzen und zwar recht schnell. Das ist natürlich nur ein Angebot, klar. Das ist ein Angebot an die Gesellschaft, ob sie diese Instrumente annehmen möchte oder nicht. Aber du kannst ja sowieso, wenn sie nicht mit dir zusammenarbeiten wollen, dann klappt das sowieso nicht. Und du hast also absolut recht, die Souveränität einer Gesellschaft ist natürlich ein absolut hohes Gut. Das sehe ich genauso wie du. Und die ist auch schützenswert. Naja, und dann stellt sich eben noch die Frage, wie gehst du mit Konflikten um, die du nicht verhindern kannst oder nicht verhindern konntest, aus irgendwelchen Gründen, und die eben eskaliert sind. Lässt du sie weitertreiben oder greifst du ein? Und wenn du eingreifst, wie? Das ist mir noch nicht ganz klar. Ich fand die Frage vorhin ein bisschen, deine Antwort vorhin jetzt nicht so ganz stichhaltig. Also, erstmal muss man sagen, wir sind ja die Piraten. Und wir können nicht direkt Konzepte für die Lösung aller Probleme dieser Welt aufbringen, sondern wir können erstmal nur Konzepte für unsere Gesellschaft als Idee einbringen. Das heißt, es ist wie bei Dingen wie beim Umweltschutz oder Recycling oder was auch immer, es fängt immer erstmal bei dir an. Und dann kann man da auf Ausstrahlung hoffen, dass die anderen sagen, okay, ist vielleicht eine gute Idee, die üben wir, dass sich das langsam das verbreitet. Das heißt, es wird niemanden geben, der die Pauschallösung für alle Auseinandersetzungen dieser Welt hat. Wenn einmal eine Eskalation da ist, Ich bin trotzdem, nee, also es ist falsch zu sagen, diese Eskalationen kommen über Nacht, sondern sie sind immer vorher bekannt. Bei Ruanda, die Radiosendungen liefen. Es war der UN vorher bekannt, dass es Waffenlager gab. Und auch im Kosovo waren die Spannungen, die haben ja eine lange, lange Vorgeschichte gehabt. Genauso wie, also das ist, Gewalt kommt nie über Nacht. Im Dritten Reich, das ist ja immer das Endargument, was da kommt. Nachdem Ruanda dann sozusagen vorbei ist, kommt ja immer das Dritte Reich-Argument. Auch dort war es bekannt, was da passiert. Die anderen Staaten haben halt anders reagiert, Appeasement und so weiter. Bis einmal das Kind in den Brunnen gefallen ist, halte ich es trotzdem für besser, statt eine Seite zu bewaffnen oder selber militärisch anzugreifen und die Souveränität zu verletzen, sich als Schlichter sozusagen anzubieten, als Neutraler und zu sagen, wir können euch Techniken vermitteln oder auf internationaler Bühne sozusagen das herstellen, dass ihr miteinander kommuniziert und diese Kommunikation aufrechterhaltet. Und das ist ja auch gewünscht. Zum Beispiel haben die Taliban ja in Katar ein Verbindungsbüro eingerichtet, wo das durchaus möglich ist, mit ihnen zu reden. Stellt sich eine Partei quer, ist der Ansatz wieder hinüber, ne? Ja, aber wie gesagt, das ist ja eine Sache anderen Gesellschaften. Du kannst ja nur ein Angebot machen. Wenn die das nicht annehmen, dann ist es halt so. Das ist ja auf dem Schulhof auch nicht anders. Wenn zwei streiten, kannst du sagen, ey, vielleicht, worum geht's denn eigentlich? Aber das ist natürlich, du kannst ja schlecht für andere sprechen. Und es wäre schon mal gut, wenn wir die Instrumente vermitteln können, wie das eben funktioniert. Entschuldige, aber die Auseinandersetzung zwischen den Hutu und den Tutsi als Schulhof-Kabbelei oder mit der Schulkabelei zu vergleichen, finde ich jetzt auch ein bisschen arg weit hergeholt. Was ist denn, also, was ist denn dein konkreter Punkt jetzt am Beispiel Ruanda zum... Ich würde gern wissen, also du hast ja mehrfach diesen Punkt an der Gewaltlosigkeit gebracht. Du hast einen Konflikt, wie zum Beispiel der Genozid in Ruanda. Das Ding ist da, du konntest es nicht verhindern, aus welchen Gründen auch immer. Wie gehst du damit um? Greifst du ein oder lässt du sie abschlachten? Es gibt ja also bei dem Konzept, ist es auch vorgesehen, dass es eine Friedensbrigade gibt. Du hast also sozusagen einen militärischen Verband, der aber ohne Waffen halt einsetzbar zu sein. Und der kann halt auf Einladung abgerufen werden. Wenn das nicht passiert, dann ist das so. Dann tragen die Menschen das eben selber aus, weil du dich auch sozusagen, wie willst du denen eine Pauschallösung aufziehen und sagen, so funktioniert das nicht. Also ich weiß nicht, also es gibt Dinge, die wir, glaube ich, jetzt vermischen. Und das ist, glaube ich, unzulässig. Zum einen bei Verteidigungspolitik, um wir eine Armee haben, also der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf, geht es darum um den Schutz unserer Gesellschaft. Das ist eine Sache. Und dafür ist dieses Konzept Armee der Gewaltlosigkeit. Und die zweite Sache ist Sicherheitspolitik. Bei Sicherheitspolitik geht es um Krisen- und Konfliktprävention, also um Krisen und Konflikte allgemein. Und jetzt stellst du ja sozusagen eine Frage, wie lösen wir eben diese Krisenkonflikte auf der Welt, Beispiel Ruanda, Beispiel whatever, Kosovo. Von daher ist dieses sozusagen, ist es ein anderer Politikbereich, wo wir aber dann auch einen Paradigmenwechsel im Umgang mit den Menschen brauchen, indem wir sozusagen versuchen, dort die Ursachen der Gewalt vielleicht systemisch angehen zu können. Eben sagt, die wirtschaftliche Ungleichheit, ja, mit Handelsverträgen, also fairer Handel, nachhaltiger Handel, solidarische, transparente, nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit, das Angebot eben durch zum Beispiel so eine Friedensbrigade, Instrumente des Dialogs und der Schlichtung vermitteln, Katastrophenhilfe, als wären dann halt flankierende Instrumente, genauso auch wie Wirtschaftspolitik, die du dann auf Sicherheitspolitik unterstützend übergreifend einwenden kannst. Ich bin ja bei diesen Ansätzen auch ganz hier. Ich bin auch völlig der Ansicht, dass beim Thema Entwicklungszusammenarbeit und auch generell beim Thema Konfliktprävention deutlich mehr gemacht werden müsste. Keine Frage. Ich sehe aber trotzdem, also ich habe nicht das Gefühl, jetzt eine Antwort auf die definitiv sicherheitspolitische Frage bekommen zu haben, was machst du, wenn so eine Eskalation mal eingetreten ist? Okay, ich denke, wir haben jetzt einiges dazu gehört. Ich weiß nicht, ob Altstadtpirat da jetzt noch was ganz anderes dazu sagen möchte. Ansonsten würde ich vielleicht mal eine Frage an jemand anderes noch stellen. Frank, möchtest du noch eine Frage stellen? Ja, beziehungsweise ich kann ja meinen Senf da auch noch kurz zugeben. Wir haben ja eine Frage und das ist ja auch nicht irgendeine Frage, sondern eigentlich die Frage schlechthin, von der wir alle hoffen wollen, dass sie uns wirklich niemals gestellt werden wird. Und da wir in den meisten Themen, sonst wären wir auch nicht in der gleichen Partei, tatsächlich überwiegend gleiche Meinungen haben, finde ich es auch besonders spannend, wenn man mal Punkte findet, wo man unterschiedlicher Meinung ist, damit sich die Basis dann auch entscheiden kann zwischen dieser oder jenen Position. Und ich befürchte, vielleicht rede ich mich jetzt ja auch im Kopf und Kragen als möglicher Kriegstreiber. So sehe ich mich natürlich nicht. Aber ich nehme mal ein anderes Beispiel. Irak, Kuwait 1990. Der Irak überfällt Kuwait ohne Anlass, ohne dass es große Vorwarnungen gab und vor allem mit dem Ziel, das Land zu annektieren. Die UNO hat sich einhellig dagegen ausgesprochen, also den Irak aufgefordert, rauszugehen. Saddam hat sich natürlich nicht darum geschert. Und wir standen ganz konkret als Völkergemeinschaft vor der Wahl, greifen wir den Irak an und zwingen ihn gewaltsam aus Kuwait raus, oder wird das die 19. Provinz vom Irak? Und das ist ein Fall, wo ich ganz klar sagen würde, mit UNO-Beschluss Prävention, da bin ich ganz bei dir natürlich, Sebastian, nicht geholfen hat, dann müssen wir, sind wir sogar verpflichtet, moralisch auch verpflichtet, in solchen extremen Fällen einzugreifen. Sehe ich irgendwie auch so. Also ich bin ja auch dann ein großer Verfechter des Konzepts R2P, also die Responsibility to Protect. Es stößt genau in die Richtung. Katten, darf ich darauf antworten oder wäre das... Ja. Danke. Also zum einen zur Sache Irak und was passiert, wenn ein Staat den anderen überfällt. Es ist ja immer so, dass dieser Staat, also es ist ja nicht die Bevölkerung, die das tut, sondern es sind immer bestimmte Eliten, die von diesem Krieg profitieren. Eine bestimmte Gruppe, die halt Partikularinteressen haben. Und die sagen, die rechnen sich mit dem Krieg aus, dass sie dann einen Vorteil haben. Wenn man den Preis aber sozusagen durch den Krieg für sie so hochsetzt, dass sie dann erkennen, es ist sie nicht mehr in der Lage, dieses Ziel zu erreichen oder nur unter extremen Einbußen und Nachteilen, werden sie dann von ihrem Vorhaben ablassen. So ist sozusagen der Ansatz. Und es gibt ja viele andere Mittel, wie ich auf einen Staat einwirken kann, um sozusagen diesen Preis, den er dann zahlen muss, für diese Gewaltanwendung zu erhöhen. Zum einen hast du diplomatische Mittel, du hast finanzielle Mittel, du hast Sanktionen, Boykotte, du kannst ihn wirtschaftlich treffen, du kannst die Bevölkerung in dem Staat durch den Zugang zugänglich machen von Informationen davon überzeugen, dass sie das, was ihre Regierung tut, falsch ist. Also es gibt ja ganz, ganz viele solche Möglichkeiten, auch darauf einzuwirken. Und zum Zweiten zur Verfechtung von Atopie. Ich halte Atopie für eines der gefährlichsten Konzepte, was derzeit existiert. Denn es leistet Angriffskriegen und Gewalt extremen Vorschub. Warum? Möchte ich ganz kurz bedeuten mit sechs ganz kurzen Punkten. Zum einen, wie ich schon gesagt habe, Menschenleben sind nicht gegeneinander aufwiegbar. Zum anderen besteht die extreme Missbrauchsgefahr. Und das haben wir gesehen am Beispiel Libyen, wo eine Flugsicherheitszone, die zum Schutz von Menschen gedacht war, umgewidmet wurde, zum Freifahrtschein auf die Bombardierung. Gibt es aber auch andere Beispiele. Das dritte ist Selektivität. Denn komischerweise wird dieses Atopie immer nur dort angewendet, wo es sozusagen Vorteile bringt. Also wo Ölfelder sind, Gasfelder, wo man eine Pipeline bauen will oder eben irgendwelche anderen Rohstoffe hat. In Schwarzafrika ist es gar nicht von Bedeutung, weil dort können ja Söldner die Minen sichern und man hat ja sowieso den Zugang zu den Ressourcen. Denn dann ist auch die Frage, wer beurteilt eigentlich am Ende, ob diese Anwendung von Gewalt angemessen und wirksam war? Es gibt sozusagen keinerlei Wirkungsmessung im Nachhinein. Viertens, es lenkt ab von den eigentlichen Konflikten, Ursachen. Hatten wir schon angesprochen, soziale Ursachen, wirtschaftliche, Umwelt zum Beispiel auch, Klimaerwärmung. Und es wird dann immer nur fokussiert auf diesen Faktor Gewalt am Ende gesetzt, statt diese strukturellen Probleme anzugehen. Dann Abnutzung moralischer Ansprüche. Wenn ich einmal Gewalt anwende, sind wir schon so dran gewöhnt, dass wir es gar nicht mehr in Frage stellen. Ja, auch ein Bundespräsident zurücktreten, weil er das ausgesprochen hat. Zum Glück sind wir noch, leben wir in einem postheroischen Zeitalter, in einem Zeitalter der Aufklärung, wo das, und als letzten Punkt, des Einzelnen Unversehrtheit. Beschlossen im Parteiprogramm, zum Vorteil aller Menschen handeln wollen, Gewalt ausübt und einen, der diese Gewalt hat, also das Opfer. Das heißt, die Rechte dieses Opfers sind nicht gewahrt und auch die Anwendung von Gewalt gegen Soldaten, weil Soldaten sind auch Menschen, sind da eingeschlossen. Das heißt, wir als Piraten haben uns schon klar zu dieser Frage positioniert, Bochum und durch unsere Presse. Darf ich? Mach, ja. Das ist schwierig, darauf zu reagieren. Also zum einen, ja klar, Missbrauchsgefahr besteht, aber die Missbrauchsgefahr besteht im Grunde bei jedem Konzept und bei jedem Instrument, egal wie abstrakt oder wie detailliert du es auch ausarbeitest. Es wird immer irgendjemanden geben, der sich das zu seinem Vorteil auslegt. Regeln ficken, einfach. Also wenn man das vermeiden will, darf man keine Regeln aufstellen, aber das kann ja auch nicht Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Ich kann deinen Argumenten in Teilen folgen. Ich bin trotzdem der Ansicht, dass der Grundgedanke, eine Verantwortung für das Leben anderer zu tragen, und das ist ja so dieser philosophische Ansatz dahinter, immer noch ein erstrebenswertes und lohnenswerter Gedanke ist. Die Frage der Abwägung und die Frage auch der nachgelagerten Bewertung ist natürlich immer noch eine ganz andere Geschichte. Wer das dann tun sollte, wer denn die Autorität dafür hätte, ob es da auch Kriterien dafür gibt oder ähnliches, klar ist oft, wüsste ich nicht, was da vorhanden wäre. Aber das als Argument zu nehmen, um nicht aktiv zu werden, finde ich auch ein bisschen gewagt. Also jetzt herzugehen zu sagen, nachher kann mir ja keiner irgendwie sagen, ob das gut oder schlecht war, deswegen lasse ich einfach mal irgendwas geschehen und leg die Beine hoch, ist in meinen Augen eigentlich kein Ansatz. Und schlussendlich, was du gerade sagtest, von wegen, es werden immer überall, wo Gewalt ausgeübt wird, gibt es Opfer. Das ist richtig. Und es ist auch richtig, dass man jetzt nicht zwingend hin sollte und Menschenleben gegeneinander abwägen und abzählen sollte. Trotzdem stellt sich natürlich die Frage, ob denn die Chance besteht, die Zahl von Opfern zu reduzieren, wenn ich in irgendeiner Art und Weise in einen bewaffneten Konflikt eingreife. Und wenn das der Fall ist, dann würde ich sagen, ja, die Möglichkeit besteht und sie ist sogar recht groß, dann sollte ich das doch eigentlich tun. Alles andere macht mich nämlich dann eigentlich mitschuldig im Sinne von, ich hätte was machen können, mach's aber nicht. Oder was eine Hilfeleistung. Ist natürlich jetzt ganz arg vereinfacht und relativ unsauber aufs Strafrecht rübergezogen, aber der Gedanke dahinter, denke ich, also kommt hoffentlich rüber. Und was Sanktionen angeht, was da gerade kam, Sanktionen treffen in aller Regel niemals diejenigen, die sie treffen sollten. Die Eliten, die du angesprochen hast, die sich die Konflikte befeuern und Konflikte auch zu Kriegen ausarten lassen, sind niemals diejenigen, die von Konflikten, die von ich habe Erfindungsstörung, verdammte Axt. Entschuldigung, ich habe gerade einen Faden verloren. Darf ich da noch Was über die antworten, Kanten, Eliten oder? und ja, wenn du noch ein anderes Argument hast. Also das war im Prinzip, es ist eine Tool-Diskussion. Gebt dir recht, es ist natürlich Konsens und das ist auch das Schöne in der Welt, dass eigentlich die Menschenrechte überall geachtet werden, beziehungsweise als schützenswertes Gut allgemein anerkannt sind. Die Frage ist, die Umsetzung, genauso wie setze ich Sanktionen um, dass sie eben nicht die Schwachen noch mehr treffen. Genauso ist die Sache, wie kann ich diese Menschenrechte durchsetzen? Und jetzt stehen wir für zwei Paradigmen, ähnlich wie Krieg und Frieden, ist die Frage, setze ich das durch die Anwendung von Gewalt durch, die dann wiederum die Gefahr hat, dass man in eine Eskalation kommt, in so eine Rache-Vergeltungsschiene und letztendlich negativ reagiert, oder setze ich das durch Angebote von Zusammenarbeit, Angebote von Entwicklung, Angebote von Instrumenten und dann komme ich auf eine positive Einverständnis mit der anderen Gesellschaft basierenden Zusammenarbeit. Und das ist sozusagen ein Paradigmenwechsel, den wir schaffen müssen, weg von dem Negativen hin zu dem Positiven. Und ich halte das durchaus für machbar. Darf ich nochmal? Okay, noch einmal, dann möchte ich aber auch den anderen noch nicht geben, sich zu äußern. Okay. Kurz vorweg, ich finde die Diskussion gerade immens spannend. Ja, ist auch gut, ja. Auch hier muss ich sagen, ja, verstehe ich und ja, den Ansatz finde ich grundsätzlich auch gut und ja, ich denke auch, dass man da durchaus mehr tun könnte. Ich glaube aber trotzdem, dass es immer noch geschickt ist, sich das Hintertürchen offen zu halten, eventuell doch militärisch einzugreifen, wenn es gar nicht anders geht. Und ich bin mir sehr sicher, dass es solche Extremsituationen immer wieder geben wird. Danke. Okay, hat jetzt vielleicht noch an den Frank oder besonders den Georg, die bisher noch nicht so viel sagen konnten. Gut, dann stelle ich meine Frage, damit wir ein bisschen reinkommen. Ich habe meine Frage an Frank, weil so Wirtschaftspolitik ist ja sozusagen sein Feld. Da würde mich mal interessieren, wie er das zum Beispiel die Hilfe zu Schlecker, zu den sogenannten Schleckerfrauen, ob das die richtige Maßnahme findet oder was er als sinnvoll dort erachtet. Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Dankeschön. Wir haben Reiseunternehmen jährlich in Deutschland. Das gehört ein bisschen mit zum System, Stichwort schöpferische Zerstörung. Und es wird auch mal Unternehmenspleiten geben. Im Wettbewerb wird das immer passieren. Ich will, ja, es ist fast schon notwendig, das in unserem System. Und den kleinen Unternehmen, den hilft natürlich niemand. Und die Masse der Arbeitslosen, die entstehen, das sind die kleinen Unternehmen. Jetzt heißt das nicht, dass ich die Schleckerfrauen im Regen stehen lassen möchte, aber ich hätte es für falsch gefunden, diese Firma weiter zu subventionieren oder auch eine Abwicklungsgesellschaft und dort wahnsinnig viel Geld reinzustecken und die Kleinen einfach damit auch schlechter zu behandeln. Man muss alles tun, um die Schleckerfrauen zu unterstützen, in andere Jobs zu bringen, sich umzuschulen und eben sich weiter zu qualifizieren, wie man das natürlich auch mit anderen Arbeitslosen macht. Aber ich finde eine Sonderbehandlung tatsächlich ungerecht. Deswegen hat es auch bei vielen Fällen in der Vergangenheit, Philipp Holzmann und ähnliches, da hat Gerhard Schröder großartig interveniert. Das hat das Ganze noch ein Jahr am Köcheln gehalten, eine Menge Geld gekostet und am Ende ist es dann doch wieder pleite gegangen. Die Pleite war dadurch umso größer, weil noch mehr Gläubiger ihr Geld verloren haben. Also in aller Regel helfen solche Interventionen auch nicht. Hat jemand dazu eine Erwiderung? Gut, dann stelle ich mal eine Frage an den Geo. Wie bist du denn zu der Entscheidung gekommen, für die Liste zu kandidieren? Ja, das hat sich so entwickelt. Ich bin ja schon jetzt, ich bin seit 2011 dabei und hatte das erst gar nicht vor. Und hat mir auch jahrelang keine Gedanken mehr drüber gemacht, vorher. Und wenn man dann so aus der Konfrontation, wenn man sich jetzt in andere Politiker hineinversetzt, und dann denke ich also, da, wenn man da was ändern will und hat die richtige Idee dazu, und ich habe bei den Piraten auch so viele neue Sachen gelernt, die ich einbringen kann, und habe eine Erfahrung, die ich aus dem Hintergrund heraus auch gut einsetzen kann. Und ja, dann war die Motivation einfach, die ist gewachsen, ne? Danke. Ich wollte noch was sagen zu den Einsätzen im Ausland. Gerne. Da hebe ich jetzt nicht so auf Bundeswehr ab, sondern überhaupt, das ist dann so ein fließender Übergang eigentlich auch zur GTZ. Aber gerade in Krisengebieten, da kann man lange bevor überhaupt von Militär geredet wird, kann man eigentlich intervenieren. Da kann man mit humanitären Maßnahmen kann man was machen, indem man hingeht, die Sprache des Volkes lernt, indem man sich so anzieht, wie die Leute dort herumlaufen, und indem man in den Wohngebieten einfach Wohnung nimmt und dann so langsam da reingeht und zeigt, man hilft hier. Und das ist eine viel bessere Vorbereitung und vielleicht sogar eine Prävention, so dass es nie zu Auseinandersetzungen kommt. Weil wenn wir frühzeitig im frühen Stadium in Länder gehen, die wir uns vielleicht auch vorher heraus und dort Bildung betreiben und die Menschen zusammenbringen und dort die Brücke schlagen zwischen den Weltanschauungen, die dort herrschen, dann können wir nicht besser sein. Das Militär ist eigentlich, das ist ein Armutszeugnis, was die da machen. Und wir sind ja sehr oft, nicht nur in Afghanistan, sind wir ja auch erst im Schlepptau der Amerikaner rein. Ne? Als schon, wir haben ja nur versucht, noch was gut zu machen, mehr oder weniger, was andere schon angerichtet haben, was die Russen schon angerichtet hatten. Und wenn wir jetzt unsere ganz eigene Idee entwickeln und im Ausland auf ganz eigenen Füßen uns einsetzen, da wo wir das für richtig halten, dann wirken wir weltweit vielleicht viel positiver und mit viel weniger Geld. Denn die Waffen, die kosten ja, oder auch die, die wir dahinter und die Hubschrauber, die kosten ja ein Schweinegeld. Damit kann man ja also wahnsinnig schon in Friedenszeiten schon machen und verbessern. Das war's. Danke. Katten, darf ich da nochmal ganz kurz drauf antworten? Gerne. Ich stimme dir da voll zu. Ich möchte nur noch einen Punkt vielleicht klarstellen. Das Militär an sich ist ein rein exekutives Organ. Das heißt, es bekommt seine Vorgaben von der Politik. Das heißt, den Soldaten dann vorzuwerfen, was sie machen, ist schlecht, ist eigentlich ein bisschen unfair, weil sie genau das machen, was ihm die Politik vorgibt. Und wenn es eben fehlende Vorgaben gibt oder ungenaue oder sich ständig ändernde Vorgaben oder nicht durchführbare Vorgaben, dann steht das Militär vor einem Riesenproblem und versucht dann aus dieser Situation irgendwie trotzdem noch das Beste draus zu machen. Also die Soldaten sind, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingt, genauso Opfer einer verfehlten Politik, wie sie jetzt derzeit ist, wie auch die Bevölkerung im Einsatzland. Wollte ich nur nochmal klarstellen. So, die letzten paar Minuten von dem Grillen sind jetzt angebrochen. Also wer Fragen hat, jetzt ist der Moment. Ich habe dann nochmal eine Frage an die Gian, mal über ein paar andere Themen reden. geht um, du bist ja im AG Bauen und Verkehr. Und dann habe ich letztens den Balomat gemacht und ich wusste jetzt selbst nicht, wie ich dann so drauf antworte. Da, ich weiß nicht, ob du dich auch nicht damit auskennst, da waren zum Beispiel zwei Fragen dazu. Soll die Küstenautobahn A20 fertiggestellt werden? Und das andere ist irgendwie, sind wir für, also oder bist du für eine Elbvertiefung, damit mehr Containerschiffe weiter nach Niedersachsen irgendwie durchfahren können oder so? Also das sind interessante Fragen, finde ich. Das sind es in der Tat, wobei ich zu den beiden Projekten keine Detailaussage treffen kann, weil ich weder das eine noch das andere Projekt detailliert verfolgt habe. Die Frage ist eben, also generell die Frage, die man sich bei solchen Sachen stellen sollte, wäre dann zum einen, was bringt es? Was passiert, wenn man es nicht baut? Und ja, generell eine relativ umfassende Abschätzung der ganzen Folgen, was in aller Regel nicht passiert. Aber ganz offen gestanden, zu den beiden Projekten kann ich keine Aussage treffen. Das ist, die habe ich nicht verfolgt. Okay. Tut mir leid. Weitere Fragen? Dann habe ich nochmal eine Frage, vielleicht an den Altstadtpiraten, da können ja alle einsteigen. Die kommunale Grundversorgung, Gas, Wasser, Strom und Abfall soll ausschließlich in öffentlicher Hand sein. Also das hat das Wahl-O-Mat gesagt. Da war ich mir jetzt auch unsicher, wie ich drauf antworten würde. Was würdest du denn sagen, Altstadtpirat? Also ich würde dem zustimmen. Weil es seine gesellschaftliche Aufgabe ist, diese Grundversorgung sicherzustellen. Und man sieht ja auch an den Beispielen, zum Beispiel im Transportwesen, was auch gerade Caro so ein bisschen streift, in England, wo die Bahn privatisiert wurde, dass es dort katastrophale Folgen hatte für die Mobilität der Menschen und so weiter. Die Herausforderung ist nur bei diesem, wenn man das in öffentlicher Hand hat, dann muss man auch sozusagen Mittel implementieren, die dann die Verschwendung zurückhalten. Weil es gibt ja viele Gemeinden, die bauen irgendwelche überdimensionierten Kläranlagen, was auch immer, sind da ewig verschuldet und laden dann den Bürgern sehr, sehr hohe Gebühren auf, weil sie das irgendwie sich zurechtgemauschelt haben. Also ich denke, prinzipiell ist das wichtig und richtig, aber man muss eben Mittel implementieren, wie man auch sicherstellen kann, dass da keiner Gelder oder möglichst diese Verschwendung von Geldern zu minimieren. Wir sind alle gefragt? Ja, also die Diskussion offen ist darüber. Okay, dann sage ich auch kurz noch was dazu. Also im Grundsatz sollte es in öffentlicher Hand sein, zumindest was Gas, Wasser und Strom betrifft, die Netze. Im Fall von Wasser auf jeden Fall auch die Versorgung, weil es da einfach keinen Sinn macht, zwei konkurrierende Wasserwerke nebeneinander zu haben. Im Fall von Gas und Strom definitiv die Netze. Dass wir unterschiedliche Stromanbieter haben, finde ich per se erstmal nicht schlimm. Die müssen natürlich mit einem regulierten und auch fairen, also für alle frei zugänglichen und fair zugänglichen Netz bedient werden. Ich appelliere übrigens an alle, immer wieder mal den Stromversorger zu wechseln. Man kann sich da 200 Euro im Jahr sparen, teilweise sogar noch mehr. Man muss eigentlich auch auf gewisse Fallstricke achten. Würden wir alle das häufiger machen, wäre vielleicht auch der Wettbewerb dort etwas höher und der Strompreis geringer. Wir wollen ja grundsätzlich schon eine dezentrale Stromversorgung. Damit haben wir, das können Windräder, das können Solardächer sein oder auch viele andere Arten der Energieversorgung. Und insofern halte ich da auch eine gewisse Art von Wettbewerb pro Markt für sinnvoll. Wie gesagt, ausdrücklich nicht für die Netze. Die müssen in öffentlicher Hand sein. Wenn ihr mir noch Zeit lasst zur Abfallwirtschaft, da bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Weil das ist eine strukturell andere Situation als Gas, Wasser, Strom, weil die ja nicht an ein Netz gebunden ist. Es gibt Ansätze, wo der Müll vielleicht von Privaten noch sogar in irgendeiner Weise sinnvoll verwertet werden kann, energetisch oder Recycling. Gelber Punkt ist auch eine private Firma, wenngleich auch da eine Menge Kritikpunkte sind. Also bei Abfall würde ich es nicht absolut uneingeschränkt lassen. Das Argument, dass es etwas eine Grundversorgung ist und deswegen in öffentliche Hand muss, das würde ich nicht gelten lassen. Brot zum Beispiel ist auch eine Grundversorgung und wir sind natürlich nicht der Meinung, dass Bäcker in staatlicher Hand sein sollen und meinetwegen auch die Versorgung mit Internet oder mit Mobilfunk ist ja auch eine Grundversorgung, auch die ist zum Glück nicht in staatlicher Hand. Darf ich noch? Ja. Ich gehe grundsätzlich in Franks Richtung. Wir haben unser Programm ja auch dafür ausgesprochen, Versorgungsinfrastrukturen oder Infrastrukturen in öffentliche Hand zu setzen. Das Wichtigste überhaupt, nur Daseinsvorsorge sicherstellen zu können, ist, dass jeder Wettbewerber, der etwas anbieten möchte, einen gleichberechtigten Zugang zu irgendeinem Netz hat. Das Bahn ist immer so ein wunderbares Beispiel dafür. Klar, die Bahn wurde privatisiert und ja, die Bahn hat eine ganze Menge an Dienstleistungen eingestellt. Aber der Umstand, dass nun auch andere Anbieter Möglichkeiten haben, auf das Netz zuzugreifen, hat auch dafür gesorgt, dass es eine ganze Menge kleinerer Bahnbetreiber gibt, die nicht selten einen guten Service zu einem besseren Preis anbieten. Also gerade im Bereich Nahverkehr ist der Wettbewerb mittlerweile doch ein bisschen größer geworden und ich glaube, das tut dem System mittelfristig gut. Momentan fehlt noch ein bisschen was, das hat aber auch andere Gründe, die überhaupt nichts mit den Infrastrukturen zu tun haben. Aber grundsätzlich tut sowas in so einem System gut. Die Infrastrukturen gehören definitiv in öffentliche Hand. Und an einigen Stellen ist es wahrscheinlich auch so, dass man sinnvollerweise auch nicht nur die Infrastrukturen, sondern auch die Anbieter zumindest reguliert oder gar in öffentlichen irgendeiner Art und Weise vorhält. Wieder Beispiel aus dem Bereich Verkehr, die Anbieter öffentlichen Personennahverkehrs. Die sind massiv gefördert, also es gibt ja eine große Subvention für den öffentlichen Personennahverkehr, richtigerweise. Solche Anbieter dann teilen auch kommunale Hand zu behalten, kann unter Umständen Sinn machen. Es kann auch Sinn machen bei größeren Unternehmen oder bei, je nachdem, von welchen Gütern wir gerade sprechen, Frank hat es ja mal angesprochen, bei Wasser zum Beispiel würde es keinen Sinn machen. Es hängt also ein bisschen davon ab, welche Art von Gut dort, also mit welchem Art von Gut man versorgt wird oder versorgt werden muss. Grundsätzlich Netze definitiv in öffentliche Hand, Anbieter, zumindest mit einer gewissen Wettbewerbsaufsicht versehen und teilweise kann es sinnvoll sein, die eben auch staatlich anzunehmen. Muss aber nicht zwingend. Okay. Georg, möchtest du auch noch was dazu sagen? Das ist das Schlusswort. Nö, mir fällt das nicht ein. Aber ich muss dazu sagen, Jihan habe ich praktisch nicht verstanden, auch beim vorherigen Einsatz nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich da ähnliche Sachen sagen würde. Ich habe ja so eine schlechte Akustik. Na okay, aber jetzt habe ich auch zu dem Thema nichts. Okay, dann danke ich fürs Hiersein und ich werde die Aufnahme jetzt beenden und danach fangen wir dann das nächste Grillen an. Vielen Dank.